dass mich das stören tut. Das steht ihr eigentlich ganz gut. Das passt zu ihr und ihrer Art, genauso wie ihr Damenbart. Denn Adelheid ist boshaft und gemein, so ein richtig fieses Schwein. Und dazu stinkt sie aus dem Maul wie ein alter Ackergaul. Ich spüre Zorn, ich spüre Wut, denn ich hasse sie bis aufs Blut. Wenn ich sie sehe, dann könnte ich kotzen, ihr in ihre Fresse rotzen. Dies ist meine kleine Rache, vielleicht nicht die originellste Sache. Dafür kommt sie aus dem Bauch und das ist es, was ich brauch. Ich stell mir vor, dies wird ein Hit, dann wären wir endlich quitt. Ich möchte, dass es jeder weiß, dass ich auf Frauen wie sie nun mal scheiß. Wirklich leid, doch wer Hass sät, erntet nun mal keine Dankbarkeit. Adelheid, du suchst doch nur den Streit und deshalb verdamm ich dich hier und jetzt in alle Ewigkeit. Und deshalb verdamm ich dich hier und jetzt in alle Ewigkeit.